Ja, in Budapest konnte man die neuesten Nachrichten aus Bukarest auch empfangen. Also das heißt, die Sendung des rumänischen Rundfunks ist unterbrochen worden vor kurzem. Und da hat sich ein Nationalkomitee gemeldet. Es hieß, wir haben gesiegt, Ceausescu sei abgesetzt, wir haben die Macht übernommen. So ungefähr könnte man das übersetzen. Dieses Nationalkomitee hat sich gebildet unter der Führung von Außenminister Manescu und will die Forderungen des Volkes, will die all diese, was die Demonstranten gefordert haben, nun verwirklichen, aber als grundsätzlicher Sieg wird da der Sturz des Diktators gefeiert. Im Hintergrund ist da eine stürmische Sitzung des obersten Staatsrates bzw. des Politbüros, wo im Laufe des Vormittages der bisherige Verteidigungsminister Milea als Verräter gebrandmarkt wurde. Sein Schicksal ist unbekannt. Nach den Meldungen des Bukarester Rundfunks noch von heute Vormittag vor der Unterbrechung der Sendung soll er sich erschossen haben. Auf jeden Fall steht fest, dass ihm Ceausescu und seine Clique Landesverrat vorgeworfen hat. Er soll im Dienst der fremdländischen Mächte und der Imperialisten gestanden haben. Und im Hintergrund ist natürlich das unsichere Verhalten der Armee. Das haben wir schon vor einige Male gemeldet, dass die Position der Armee nicht ganz in Übereinstimmung mit der Führung war. Und wie jetzt sich das Armee verhält, das ist auch noch ungewiss. Nach einigen Meldungen zufolge soll die Armee zur Bevölkerung, das heißt zu den Demonstranten, übergegangen sein. Die Armee soll auch mit den Demonstranten den Palast Ceausescus gestürmt haben. So ist in weiteren Meldungen zu hören. Hat den Verteidigungsminister Milea, dem ja der Vorwurf des Verrätertums gemacht wurde, hat der dann tatsächlich eine so, sagen wir mal, unsichere Haltung eingenommen? Ja, nach vorliegenden Informationen hat er und er konnte jenen, er hat sich auch schon in den vergangenen Tagen geweigert, gewisse Anweisungen durchzuführen. Das ist ihm zum Vorwurf gemacht worden, aber er scheint die Kontrolle über die Armee weitgehend auch verloren zu haben. Bevor wir ihn zu einem Helden machen, sollten wir das vielleicht auch noch überlegen, denn gewisse Einheiten der Armee haben sich ja von der Kommandatur gelöst. Wie kann das jetzt in Rumänien weitergehen? Sie haben es schon angesprochen, Manescu, Außenminister, hat eine Front für das Heil des Vaterlandes gebildet, die jetzt die Macht ausüben. Was sind das für Leute, die da jetzt kommen? Nun, wir müssen davon ausgehen, dass die Lage absolut instabil ist, da Vorhersagen zu treffen, wenn man noch nicht einmal genau weiß, wer in diesem Stab von Manescu sich befindet, auf welche Kräfte er sich aus der alten Führung stützt, ob er nur als Putschist dasteht mit einigen, die ihre Macht in ein neues System hinüberretten wollen. Also bevor man da nicht genaue Informationen vorliegen, sollte man da sehr vorsichtig sein. Auf jeden Fall gibt diese Front für die Rettung des Vaterlandes an, die Forderungen des Volkes, die Forderungen der Demonstranten zu erfüllen. Also in dieser Hinsicht, auf dieser Ebene, ist es zu einer Identifikation zwischen Front und den breiten Teilen der Bevölkerung gekommen, aber vieles wird ja noch davon abhängen, wie sich die Sicherheitskräfte weiterhin verhalten. Wir haben es ja in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren in den anderen Ländern Osteuropas erlebt, dass der Widerstand zuerst ja auch sich im Apparat bildete nach den Protesten auf der Straße, dass also der Sturz jeweils sozusagen aus den eigenen Reihen erfolgt ist. Rumänien folgt diesem Beispiel und man kann doch vielleicht davon ausgehen, dass auch die jetzt die Zügel in der Hand haben, den Forderungen der Demonstranten nachkommen müssen. Und diese Forderungen gehen in Rumänien nicht nur nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, sie gehen vor allem ja auch nach Demokratisierung des Landes. So ist das. Und Rumänien hat auch noch weitere schwere Widersprüche, wie zum Beispiel die katastrophale Wirtschaftslage. Ob sie innerhalb kurzer Zeit gelöst werden kann, das steht auch noch aus, denn nämlich bei der Versorgung darauf ist, dass die Ceausescu-Führung ja auch aufmerksam geworden, dass ihre nächste Zukunft unter anderem auch davon abhängt, ob nun die Versorgung gesichert werden kann. Jetzt im Moment ist ja der Generalstreik ausgerufen, die meisten Betriebe sind von den Belegschaften besetzt. Ob dann die neue Führung Führung Lebensmittel herbeischaffen kann und ob sie sich jetzt auch noch als eine fähige Führung in wirtschaftlichem Sinne erweisen kann, das ist auch eine weitere große Frage. Und dann vielleicht noch ein Punkt möchte ich ansprechen, das ist die Frage der Nationalitäten. In dieser Hinsicht hat sich ein beispielhaftes Zusammenhalten herangebildet zwischen Rumänen, Ungarn und Deutschen. Wenn man das bewahren kann, da kann die Zukunft Rumäniens weitgehend in dieser Hinsicht als gesichert angesehen werden. Vielen Dank, Gabor Kisteli, für diese ersten Informationen nach Budapest. Am Telefon in West-Berlin begrüße ich jetzt den rumänien-deutschen Schriftsteller Helmut Frauendorfer. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Böttcher. Herr Frauendorfer, Sie haben es mitgehört. Das Letzte, was der Kollege eben angemerkt hat, das war die Zusammenarbeit der Nationalitäten. Ausgangspunkt des Protestes war ja die Situation in Temeswar, wo vor allem die ungarische Minderheit, aber eben auch die Rumänien-Deutschen auf die Straße gegangen waren. Glauben Sie denn, dass diese Zusammenarbeit der Nationalitäten, auch der Minderheiten untereinander anhält? Vorerst einmal bin ich davon überzeugt, dass das anhalten wird. Man muss dann später Lösungen finden, um das wieder zurechtzubiegen, dem wieder gerecht zu werden, was Ceausescu kaputt gemacht hat. Man darf ja nicht vergessen, dass Ceausescu immer wieder die nationalistische Karte ausgespielt hat. Auch jetzt im letzten Augenblick wollte er die nationalistische Karte ausspielen. Und man wird später politische Arbeit leisten müssen und den Minderheiten die Rechte einräumen müssen. Nun hat ja. Erst einmal aber sehe ich, dass die Solidarität bleiben wird. Es scheint ja aber kein Zufall zu sein, dass die Protestbewegung jetzt ihren Ausgang in Temeswar genommen hat, sich von dort auf andere Städte übertragen hat und schließlich eben auch in der Hauptstadt Bukarest angekommen ist. Sie kommen selber aus Temeswar, sind vor 2 Jahren in die Bundesrepublik gekommen. Der Druck auch auf Ceausescu hat sich ja wohl in der Zwischenzeit ja ins Groteske erhöht. Ja. Ich komme aus Temeswar und ich kenne die Situation dort. In Temeswar habe ich es auch nie erlebt oder sehr selten, dass es Nationalitätenkonflikte gegeben hätte. Die hat es mehr in Siebenbürgen gegeben. In Temeswar waren die Konflikte nicht so häufig da. Und man darf ja wirklich nicht vergessen, dass der Anlass dieser Revolte ein ungarisch-religiöser Anlass war und dass sich dann das Ganze als eine Anti-Ceausescu-Demonstration ausgeweitet hat. Es bedurfte also eines besonderen Anlasses, damit die vorhandene Unzufriedenheit sich also Bahn gebrochen hat. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Armee? Wir haben ja eben auch schon einiges darüber gehört. Ja, ich bin auch der Meinung, man sollte jetzt den Herrn Milja, den Verteidigungsminister, nicht zum Helden hochstilisieren. Ich habe mich auch dauernd gefragt, was geht wohl in den Köpfen der Soldaten vor, die jetzt auf die Bevölkerung schießen müssen. Wie Sie ja bestimmt wissen, nicht, wurden ja auch Soldaten und Offiziere, die sich geweigert haben zu schießen, hingerichtet. Nun stellt sich folgendes Problem für mich. Das Volk ist in Wut, die Wut ist noch im Bauch. Und ich befürchte, dass jetzt das zweite Blutbad kommt, dass nämlich jetzt Selbstjustiz geübt wird gegenüber den bisherigen Machthabern, dass zum Beispiel aus dem Lande die Bevölkerung zur Heugabel greift und den Dorfpolizisten lyncht. Die Frage ist ja auch noch, was ist mit Ceausescu? Wo ist Ceausescu selbst? Denn solange Ceausescu lebt, wird die Bevölkerung nicht zufrieden sein, das ist klar. Er ist ja offenbar auf der Flucht, wie aus den Meldungen hervorgeht. Welche Rolle spielt oder kann spielen diese neue Übergangsregierung unter Außenminister Manescu? Was trauen Sie ihm zu? Das ist jetzt sehr schwer, etwas Endgültiges zu sagen. Man darf nicht vergessen, dass Manescu zusammen mit 5 anderen KP-Veteranen bereits im März diesen Jahres einen offenen Brief an Ceausescu geschrieben hat, wo sie die Absetzung von Ceausescu gefordert haben. Zu diesen Leuten gehörten Constantin Pârvulescu, Gheorghe Apostol, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen. Die wird er wahrscheinlich auch aufnehmen in dieses neue Nationalkomitee, in diese Front für die Rettung des Vaterlandes. Was als Problem noch entsteht, ist eine Situation, wie sie ähnlich ist in der DDR, aber in Rumänien viel extremer, nämlich es wird ein großes Machtvakuum entstehen, ein Kadermangel. Da es in Rumänien keine politische Opposition gegeben hat, keine organisierte, sondern vor allem einzelne Oppositionelle, die von moralischen Standpunkten aus argumentiert haben und das Ceausescu-Regime angegriffen haben, wird hier eine große Lücke entstehen. Sie werden, nehme ich an, Schwierigkeiten haben, enorme Schwierigkeiten, Leute zu finden, die kompetent sind, weiter zu regieren. Deshalb auch müssen jetzt diese Altkommunisten eintreten, und ich bin davon überzeugt, dass das auch nur eine Übergangslösung ist. Mhm. Welche Hilfe können wir jetzt den Rumänen zukommen lassen? Es hat ja in den letzten Tagen Forderungen gegeben nach einer militärischen Intervention, ja, nach Abbrechen der diplomatischen Beziehungen und. Was können wir jetzt machen? Ich glaube, jetzt müsste man es wie in den meisten osteuropäischen Ländern nach der Demokratisierung wirtschaftlich helfen. Wirtschaftliche Hilfe, denn das war ja eine der Hauptforderungen der Rumänen, der rumänischen Bevölkerung. Wir wollen nicht mehr hungern. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert, und im Land wird es auch noch große Schwierigkeiten geben, gegen die vorhandene Korruption vorzugehen. Denn das ganze Wirtschaftssystem ist korrupt, und das kann man nicht von heute auf morgen ändern. Und man muss wahrscheinlich erstmal überhaupt einen Gesprächsfaden knüpfen, denn Rumänien war ja eins der Länder, mit denen das besonders schwierig war in letzter Zeit. Jetzt muss man wieder Beziehungen aufnehmen. Bis gestern haben wir noch gefordert, Abbruch der Beziehungen zu Rumänien. Jetzt muss man wieder die Beziehungen aufnehmen und mit neuen Leuten sprechen und darauf achten, dass sich nicht wieder alte Machtstrukturen durchsetzen. Wir sprachen heute Mittag im Deutschlandfunk mit Helmut Frauendorfer, rumäniendeutscher Schriftsteller, seit 2 Jahren in West-Berlin, über die Situation in Rumänien. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Bukarest. Der rumänische Staats- und Parteichef Ceausescu ist offenbar gestürzt worden. Der frühere Außenminister Manescu habe die Macht übernommen, berichtete am Mittag Radio Bukarest. Demonstranten und Soldaten verbrüderten sich, als das Fernsehen meldete, Verteidigungsminister Milea sei als Verräter enttarnt worden und habe sich das Leben genommen. Inzwischen gibt es Zweifel an der Selbstmordversion. General Milea sei vielmehr erschossen worden. Während der Nacht und am Vormittag war es in Bukarest, wie auch in anderen Städten Rumäniens, immer wieder zu Demonstrationen und blutigen Zwischenfällen gekommen. Wegen der blutigen Unterdrückung des Volksaufstandes in Rumänien soll es keine Reden und keine Musik geben, wenn um 15 Uhr am Brandenburger Tor die Fußgängerüberwege eröffnet werden. Darauf verständigten sich Bundeskanzler Kohl und DDR-Ministerpräsident Motrow. Ost-Berlin. Frankreichs Präsident Mitterrand ist bereit, über den Vier-Mächte-Status von Berlin neu zu verhandeln. Zum Abschluss seines DDR-Besuchs sagte Mitterrand, eine neue Situation erfordert neue Antworten. Verträge seien nicht unveränderlich. Dies gelte auch für das 1971 geschlossene Vier-Mächte-Abkommen über Berlin. Bei einer Neugestaltung der Verträge werde man natürlich auch die Deutschen einbeziehen. Ost-Berlin. Vor Streiks und zu hohen Lohnforderungen hat DDR-Wirtschaftsministerin Christa Luft gewarnt. Dadurch würden sich die Tendenzen zur Inflation verstärken, sagte die Ministerin bei der dritten Gesprächsrunde am runden Tisch. Eine Inflation aber würde die Wirtschaft der DDR schnell ausbluten, fügte die Regierungsvertreterin hinzu. Als weitere Hauptgefahren für die Wirtschaft der DDR bezeichnete Christa Luft die mangelhafte Versorgung mit Rohstoffen und Ersatzteilen. Die Ministerin kündigte an, dass unrentable Exporte eingestellt werden. Die Kombinate sollen zusätzliche Devisen für dringend notwendige Einfuhren erhalten. Am runden Tisch sitzen Regierungsparteien und Oppositionsgruppen beisammen. Panama-Stadt. In Panama dauern die Kämpfe zwischen US-Truppen und Einheiten des untergetauchten Militärführers Noriega an. Dabei wurde auch die US-Botschaft in Panama-Stadt angegriffen. Angeblich ist Noriega bei einer Razzia nur knapp entkommen. Die von den Vereinigten Staaten eingesetzte Regierung verhängte ein Ausgehverbot. Hamburg. Menschliches Versagen war offensichtlich die Ursache für den Absturz 2 US-Jagdflugzeuge vom Typ F-16 bei Maxdorf im Raum Ludwigshafen. Am vergangenen Montag war bei dem Unfall ein Pilot getötet, ein zweiter schwer verletzt worden. Im Anschluss an diese Korrespondentenberichte wie immer die internationalen Pressestimmen. Die Meldungen aus Rumänien überstürzen sich, obwohl der Diktator Ceausescu eine Nachrichtensperre verhängt und den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Es gibt weiter laufende Berichte über Demonstrationen und Unruhen. In Bukarest ist bereits zu hören, dass der letzte Stalinist im Ostblock gestürzt und auf der Flucht ist. Diese Meldung konnte Ulrich Bergt, Korrespondent der DDR-Nachrichtenagentur ADN, bestätigen. Hier in Bukarest ist ein unbeschreiblicher Jubel. Inzwischen haben, glaube ich, alle erfahren, dass der verhasste Diktator Nikolai Ceausescu gestürzt ist. Ein Blick aus dem Fenster zeigt mir, dass die Leute von dem Balkon herunterwinken. Man hört vielleicht im Hintergrund, wie die Autos hupen. Es ist Begeisterung. In der Stadt werden überall Ceausescu-Bilder verbrannt, zerrissen, vertreten. Vor wenigen Minuten ist über das Fernsehen die Meldung gekommen, dass der Diktator gestürzt worden ist. Der Fernsehfunk, der rumänische Fernsehfunk, ist besetzt worden durch eine Gruppe von Bürgern. Und der bekannte rumänische Schriftsteller Mircea Dinescu, der hier lange Zeit unter dem Ceausescu-Regime Hausarrest hatte, sprach an das Volk. Er sagte, wir haben 25 Jahre gewartet auf diesen Augenblick. Er rief die Armee und die Sicherheitskräfte auf, sich zu verbrüdern. Er rief auf, Ruhe auf den Straßen zu halten. Und er rief dazu auf, Fernsehen und Radio angeschaltet zu lassen, weil sie sich in der nächsten Zeit weiter mit Informationen darüber melden, wie hier die Situation weitergeht. Im Augenblick ist noch nicht abzusehen, welche Folgen dieses Ereignis haben wird. Wie gesagt, in der Stadt ist ein unbeschreiblicher Jubel. Die Menschen feiern diesen Moment. Und wir müssen sehen, wie sich in den nächsten Stunden die Situation weiterentwickelt. Über den Verbleib des Diktators ist im Übrigen im Augenblick hier nichts bekannt. Das letzte stalinistische Regime im Ostblock ist also am Ende. Staats- und Parteichef Ceausescu auf der Flucht, vermutlich nach China. Tatsächlich wäre China das einzige Land, wo sich der rumänische Diktator sicher fühlen könnte, denn er hat nicht nur das Gemetzel der chinesischen Führung, das im Juni auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking stattfand, begrüßt, sondern auch in Temeschwar mit der blutigen Unterdrückung der Regimegegner versucht, das chinesische Beispiel nachzuahmen. Johannes Grotzki berichtet. Anders als in den übrigen sozialistischen Ländern hat Rumänien bereits vor mehr als 20 Jahren einen Sonderweg eingeschlagen, der sich entscheidend auf die innere Machtstruktur des Landes ausgewirkt hat. Die beiden ersten Verfassungen nach dem Krieg hatten sich noch eng an das sowjetische Vorbild angelegt. Doch schon 1965 strich Rumänien aus seiner Verfassung den früheren Hinweis auf die Freundschaft mit der Sowjetunion und widersetzte sich Integrationsbemühungen im Bereich des Comecon. Bereits 1958 hatten die letzten sowjetischen Truppen Rumänien verlassen, während in allen übrigen Warschauer Paktstaaten die Sowjetunion militärisch präsent blieb. Der Westen lobte die nationale Unabhängigkeit des Landes, ohne zwei Dinge voraussehen zu können. Erstens baute Ceausescu unter diesem Deckmantel seine Familienherrschaft auf und installierte mehr als 50 enge Verwandte in der Partei- und Regierungsspitze. Darunter auch seinen Bruder Ilie als Politkommissar der Armee. Er dürfte wesentlich die Verantwortung für die Massaker mittragen, die nun auf den Verteidigungsminister Milea abgeschoben werden, der inzwischen Selbstmord begangen hat. Zweitens konnte der Westen nicht voraussehen, dass durch die Sowjetunion selbst ein Reformdruck auf Osteuropa entsteht, dem sich Rumänien eben wegen seiner Sonderrolle im Gegensatz zu den übrigen sozialistischen Ländern widersetzen musste. Als einschneidende Maßnahme gegen Unruhe im Land hatte die rumänische Führung bereits vor 2 Jahren die Bergbauregion in den Südkarpaten unter militärische Verwaltung gestellt. Dort herrschte praktisch ein Ausnahmezustand, der nun über das ganze Land verhängt ist. Streiks wären in dieser Bergbauregion einer Verweigerung des Militärdienstes gleichgekommen und entsprechend geahndet worden. Auf der anderen Seite nutzte Rumänien jedoch große Massen von Soldaten beim Aufbau der heimischen Wirtschaft. Als Baubrigaden schaufelten sie Kanäle und legten Straßentrassen an. Die rein militärische Ausbildung wurde zugunsten solcher Arbeitseinsätze vernachlässigt. Fachleute, die sich in Rumänien sehr gut auskennen, sehen genau darin auch den wichtigsten Grund, dass sich vor allem junge Soldaten schnell mit den Demonstranten verbrüdern, weil ihr militärischer Alltag identisch ist mit dem Arbeitsalltag der aufbegehrenden Bevölkerung. Frankreich-Staatspräsident Mitterrand beendet seinen 3-tägigen Besuch in der DDR. Die erste Visite eines Staatspräsidenten der 3 Westmächte im anderen deutschen Land hat das Prestige der Übergangsregierung Modrow aufgewertet. Mitterrand war noch von Honecker eingeladen worden, der im Januar 1988 Paris besucht hatte. In der DDR äußerte sich Mitterrand recht widersprüchlich zur deutschen Einheit. Auf der einen Seite gestand er dem deutschen Volk das Recht auf Selbstbestimmung zu, auf der anderen Seite hält er es für eingeschränkt durch die Rücksicht auf die europäischen Nachbarn. Das dürfte bei seinem EG-Freund Helmut Kohl in Bonn nicht gerade Begeisterung auslösen. Aus der Bundeshauptstadt dazu ein Kommentar von Wolfgang Wiedemeyer. Jeder ist sich selbst der Nächste. Was im privaten Leben gilt, ist in der offiziellen Politik nicht anders. Helmut Kohl, der Deutsche, fuhr nach Dresden, um den Landsleuten drüben zu helfen. Selbstlos, wie es auf den ersten Blick scheint, aber natürlich auch wegen des Auftrags der westdeutschen Verfassung, die Trennung des geteilten Deutschlands zu überwinden. Auf dieses Gebot hat jeder Kanzler einen Amtseid abgelegt. Um zum Ziel zu kommen, muss er dafür sorgen, dass da noch etwas zu vereinigen ist. Seine Interessenslage ist also, nicht das Regime zu stabilisieren, sondern die Lebensbedingungen der vom bisherigen DDR-System ausgebeuteten Menschen zu verbessern und sie dadurch von der Massenübersiedlung in die Bundesrepublik Abstand nehmen zu lassen. François Mitterrand, der Franzose dagegen, reiste zu dieser Ostberliner Regierung auf Abbruch aus einer völlig anderen Interessenslage. Die derzeit einzige Gemeinsamkeit zwischen Bonn und Paris in der deutschen Frage ist der Wunsch, dass der Exodus der DDR in Richtung Bundesrepublik gestoppt wird. Die Einheit indessen will Frankreich nicht, auch wenn Mitterrand am Ende seines DDR-Besuchs in Leipzig erklärte, Paris sei nicht gegen die deutsche Einheit und er damit seine Ansichten abschwächte, die er am ersten Tage seines Besuchs äußerte. Da hatte er noch gesagt, an Europas Grenzen solle nicht gerüttelt werden und man interpretiert ihn sicherlich nicht falsch, wenn er damit keine andere Grenze als die zwischen West- und Mitteldeutschland meinte. Die Politiker und die Intellektuellen in Frankreich sind für zwei deutsche Staaten, gemäß dem französischen Dichterwort von André Malraux, ich liebe Deutschland so sehr, dass mir zwei lieber sind als eins. Dass das Volk der Franzosen bei Meinungsumfragen mit dreiviertel Mehrheit Verständnis für einen deutschen Wunsch nach Wiedervereinigung hat, steht auf einem anderen Blatt. Der französische Staatspräsident hat in Wahrung seiner Interessen mit seinem Besuch in Ostberlin die Regierung Modrow ganz bewusst stärken wollen. Seine letzte Hoffnung, dass sich die Wiedervereinigung doch noch verhindern lässt, richtet sich auf eine Stabilisierung der DDR-Regierung. Da will er sich auch finanziell nicht lumpen lassen und er hat deshalb einige wichtige Industrielle mitgebracht, die in Handelsabkommen eingebunden wurden. Der ganze Besuch lief also nicht nur auf eine politische, sondern auch auf eine wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des zweiten deutschen Staates hinaus. Und um auch der SED noch etwas Wahlhilfe zu leisten, traf sich Mitterrand mit deren Vorsitzenden Gysi. Mitterrands Besuch muss aus deutscher Sicht als unfreundlicher Akt aus drei Gründen eingeschätzt werden. Erstens, mit seinem Auftreten in Ostberlin unterstreicht Mitterrand, dass er als ein Vertreter einer Siegermacht des Zweiten Weltkriegs die Regelung der deutschen Frage Bonn nicht allein zu überlassen gedenkt. Zweitens, er ist entschlossen, Kohls Elan in Richtung Einheit, wie er sich in dem 10-Punkte-Programm manifestiert, zu bremsen. Drittens, Mitterrand nimmt die Verschlechterung der deutsch-französischen Beziehungen in Kauf, indem er in seiner Eigenschaft als noch EG-Ratspräsident, aber natürlich ohne Auftrag der Mitglieder, erst in Moskau und jetzt auch in Ostberlin Standpunkte vertritt, die gelinde gesagt Stirnrunzeln in Bonn auslösten und auch die Entschlossenheit der französischen Regierung verdeutlicht, Außenpolitik ganz auf eigene Rechnung zu betreiben, trotz der bestehenden Konsultationsabkommen mit Bonn. Der Bundeskanzler und sein Außenminister können natürlich nicht offen von einem unfreundlichen Akt sprechen, um die Beziehungen nicht noch mehr zu belasten. Ost- und West-Berlin bereiten sich auf die Öffnung des Brandenburger Tores, dem Symbol der deutschen Teilung, vor. Bundeskanzler Kohl will diesen historischen Akt zusammen mit dem DDR-Ministerpräsident Modrow um 15 Uhr vollziehen. Dazu Carsten Kühntrop. In diesem wildgewachsenen Journalistendorf direkt am Brandenburger Tor vor der Mauer laufen die Vorbereitungen für diesen Punkt X, für die Öffnung der beiden Grenzübergänge rechts und links vom Tor auf Hochtouren. Noch immer werden Kabelrollen ausgerollt, Kameras aufgestellt, Scheinwerfer eingerichtet, damit das mit dem Licht auch klappt. Ja, sogar Äste der Bäume hier auf dem Hindenburgplatz davor werden gekappt, damit die Kameras den richtigen Blick hinüber haben. Die Stadtreinigung ist mittlerweile dabei, den Platz vor dem Tor zu säubern. Schließlich möchte man ja so einem Ereignis keinen etwas schmuddeligen Platz übergeben. Auf der anderen Seite der Mauer sind auch vier DDR-Übertragungswagen des DDR-Fernsehens dabei, um dieses Ereignis live den eigenen Zuschauern zu bieten. Am werdenden Grenzübergang rechts und links vom Tor mittlerweile Schilder an der Mauer. Auf dem einen steht Ausreise, auf dem anderen Einreise. Zur besseren Orientierung der Fußgänger, die nun von 15 Uhr an hier den ersten Schritt nach drüben machen werden. André, Sie stehen oben auf einem Podest, haben den Blick nach drüben. Ja, den habe ich. Es gibt einen zweiten Zaun nun jenseits der bereits bestehenden Mauer. Ein Grenzpolizist hat mir vorhin erzählt, man habe dieses Gitter gesetzt, um die Ein- und Ausreisenden in Kanälen zu halten, rechts und links des Brandenburger Tores, damit da niemand später mal anfängt, einfach so über die Mauer hier am Brandenburger Tor zu springen. Derzeit wird auf östlicher Seite ebenfalls gefegt, denn schließlich haben die Baufahrzeuge in der Nacht haufenweise Dreck hinter sich gelassen. Eine Pressetribüne ist aufgebaut und ein riesengroßer Kran mit einem Korb unten dran. Ich denke mal, Der wird für das DDR-Fernsehen da sein, aber genau weiß das in dieser Zeit überhaupt noch niemand. Kleine Geschichte nebenbei, es gibt derzeit einen schwunghaften Schwarzmarkt für Mauerstücke, die hier am Brandenburger Tor in der vergangenen Nacht gebrochen wurden. 20 Mark für einen Brocken mit Farbe von westlicher Seite musste man noch in der letzten Nacht bezahlen. Mittlerweile sind es 400 Mark Ost. Der Countdown läuft vor dem Brandenburger Tor um 15 Uhr. Ist es dann soweit? Zum dritten Mal trafen sich heute in Ost-Berlin Vertreter der DDR-Regierung und Abgeordnete von 16 Oppositionsgruppen am runden Tisch, der seinen Namen von den Polen erhielt, die als erste den Dialog zwischen Kommunisten und der oppositionellen Solidarität praktizierten. Ich habe alle erfahren, dass der verhasste Diktator Nikolai Ceausescu gestürzt ist. Ein Blick aus dem Fenster zeigt mir, dass die Leute von dem Balkon herunterwinken. Man hört vielleicht im Hintergrund, wie die Autos hupen. Es ist Begeisterung. In der Stadt werden überall Ceausescu-Bilder verbrannt, zerrissen, vertreten. Vor wenigen Minuten ist über das Fernsehen die Meldung gekommen, dass der Diktator gestürzt worden ist. Der Fernsehfunk, der rumänische Fernsehfunk ist besetzt worden durch eine Gruppe von Bürgern. Und der bekannte rumänische Schriftsteller Mircea Dinescu, der hier lange Zeit unter dem Ceausescu-Regime Hausarrest hatte, sprach an das Volk. Er sagte, wir haben 25 Jahre gewartet auf diesen Augenblick. Er rief die Armee und die Sicherheitskräfte auf, sich zu verbrüdern. Er rief auf, Ruhe auf den Straßen zu halten. Und er rief dazu auf, Fernsehen und Radio angeschaltet zu lassen, weil sie sich in der nächsten Zeit weiter mit Informationen darüber melden, wie hier die Situation weitergeht. Im Augenblick ist noch nicht abzusehen, welche Folgen dieses Ereignis haben wird. Wie gesagt, in der Stadt ist ein unbeschreiblicher Jubel. Die Menschen feiern diesen Moment. Und wir müssen sehen, wie sich in den nächsten Stunden die Situation weiterentwickelt. Über den Verbleib des Diktators ist im Übrigen im Augenblick hier nichts bekannt. Ceausescu gestürzt, Jubel auf den Straßen Rumäniens. Das Volk atmet auf, Jubel, Erleichterung. Wer hätte heute Morgen gedacht, dass die Stimmung so schnell umschlagen würde? Am Vormittag noch Demonstrationen, rollende Panzer, Unruhen und ein Hilferuf aus Rumänien, der uns erreichte. Wir rufen die ganze Weltöffentlichkeit auf, den Herr Gorbatschow und Herr Bush zu überzeugen, heute, 22. Dezember, nach Bukarest zu kommen und den Massaker, dem wahnsinnigen Massaker in Bukarest ein Ende zu setzen. Wir sind 23 Millionen Bürger dieser Welt, die einzige Hoffnung haben, dass die 5 Milliarden Bewohner dieses Planeten die Kraft haben werden, ein Paranoiker zu halten. Wir bitten euch, alle Bürger dieser Welt, helft uns jetzt. Jetzt brauchen wir euch alle, bevor wir bis zum letzten sterben. Das Land, denke ich, wird weiter Hilfe brauchen. Rumänien vor dem Sturz. Ein kleiner Rückblick des Staats- und Parteichefs Ceausescu. Jörg Paas über die Situation im Land am Vormittag. Er sagt, es ähnelte einem Bürgerkrieg. Wie die jugoslawische Nachrichtenagentur Tanjug berichtet, strömen seit den frühen Morgenstunden wieder Tausende von Demonstranten ins Zentrum der Stadt. In jüngsten Meldungen ist davon die Rede, dass die Polizei das Feuer auf sie eröffnet hätte. Ambulanzen, so heißt es, rasen kreuz und quer durch die Stadt. Angaben über Zahlen von Todesopfern oder Verletzten machte der jugoslawische Korrespondent nicht. In anderen Meldungen heißt es, die Demonstranten mischten sich unter die verwirrten Soldaten, kletterten auf die aufgefahrenen Panzer und entrollten Transparente, unter anderem mit der Aufschrift »Wir wollen Demokratie, nieder mit der Diktatur«. Unterdessen ist im ganzen Land der Ausnahmezustand verhängt worden. Das rumänische Fernsehen unterbrach sein reguläres Programm und erläuterte in einer Sondersendung die einzelnen Vorschriften. Versammlungen von mehr als 5 Menschen seien ab sofort verboten. Ab 23 Uhr gelte eine Ausgangssperre. Die Betriebe seien aufgerufen, normal zu arbeiten. Nach einer Meldung des ungarischen Rundfunks soll sich der rumänische Verteidigungsminister das Leben genommen haben, nachdem er offenbar für die Kundgebungen verantwortlich gemacht und als Verräter bezeichnet worden war. Bereits heute Nacht war nach Berichten der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS der Universitätsplatz im Zentrum der Hauptstadt Bukarest gewaltsam geräumt worden. Demonstranten wurden brutal in angrenzende Straßen getrieben. Krankenwagen und Polizeitransporter nahmen Verletzte und Festgenommene mit. Unter Berufung auf Augenzeugen meldeten die TASS-Korrespondenten, es habe auch Tote gegeben. Verlässliche Zahlen sind nicht bekannt. Von 50 Todesopfern ist in einzelnen Meldungen die Rede. Ein rumänischer Armeesprecher dagegen bestritt heute Morgen noch, dass Menschen ums Leben gekommen seien. Es habe kein einziges Opfer gegeben. Armee und Polizei seien nur mit Platzpatronen ausgerüstet gewesen und in Rettungsautos seien nur ohnmächtige Menschen abtransportiert worden. Rumäniens Staats- und Parteichef Ceausescu gestürzt. Georg Focke in Köln, Osteuropa-Experte der Deutschen Welle. Wie hat das Volk, das rumänische Volk, das geschafft? Es muss ja das Volk gewesen sein mit seiner Kraft. Oder was schätzen Sie ein? Selbstverständlich war es das Volk. Der Sturz Ceausescus heute Mittag ist eine unmittelbare Folge des Blutbads von Temeswar und Bukarest. Und es besteht kein Zweifel, dass die entscheidende Rolle hier die Armee gespielt hat, die mit der Bevölkerung fraternisiert hat und zum Schluss sich sogar Straßenkämpfe mit der verhassten Sicherheit geliefert hat. Erst als die Soldaten sich der demonstrierenden Menge in Bukarest heute Morgen anschlossen, wurde klar, dass die Erstürmung des Präsidentenpalastes, die ja inzwischen erfolgt ist, kurz bevorsteht und dass die Diktatur am Ende ist. Die ersten Anzeichen einer Verbrüderung der Armee mit den Demonstranten gab es schon am vergangenen Sonntag in Temeswar, als bestimmte Einheiten sich geweigert haben, Befehle auszuführen. Deshalb hat die Repression gegen die Regimegegner die Soldaten genauso hart getroffen. Noch am Mittwoch wurden in Temeswar Offiziere und Soldaten wegen Befehlsverweigerung standrechtlich auf dem Hauptplatz erschossen, offensichtlich zur Abschreckung. Es heißt, Ceausescu sei auf der Flucht. Der Kollege aus Bukarest sagt nach seinen Informationen, er wüsste nicht, wo er sei. Es gab Hinweise auf angebliche Fluchtvorbereitungen von Ceausescu offenbar nach China. Halten Sie das für möglich? Ja, nach den Meldungen, die uns vorliegen, befindet sich tatsächlich Ceausescu auf der Flucht und auf dem Flug nach China, was ja übrigens sehr wahrscheinlich klingt angesichts der guten Verbindungen, die er noch zur Regierung in Peking besitzt. Die Macht in Bukarest soll eine Front für das Heil des Vaterlandes übernommen haben, unter Leitung des ehemaligen Außenministers Manescu. Was ist das für ein Mann? Für welchen Kurs steht er? Wissen Sie das? Ja, er ist ohne Zweifel ein gemäßigter Politiker. Die herausragende Aufgabe der neu gebildeten Front für die Rettung des Vaterlandes besteht ja darin, die aufgebrachte Bevölkerung zunächst zu beruhigen und geordnete Verhältnisse im Lande zu schaffen. Manescu, ehemaliger Außenminister und prominenter Kritiker Ceausescus, besitzt eine reiche politische Erfahrung und auch das dringend benötigte Prestige, um den Lauf der Ereignisse in den Griff zu bekommen. Hilfreich kann auch der Appell des allseits respektierten ehemaligen König Michael von Hohenzollern aus einem Genfer Exil sein, der seine Landsleute aufgerufen hat, Ruhe zu bewahren und auf friedliche Weise ihre Forderungen vorzubringen. Inwiefern das kommunistische Regime von einer sozialistischen Demokratie abgelöst werden wird, das wird sich noch zeigen. Am Vormittag kamen noch relativ widersprüchliche Meldungen aus Bukarest, aus Rumänien. Es war noch von Demonstrationen, von Kundgebungen die Rede, von rollenden Panzern. Und dann gab es eine Meldung, der Verteidigungsminister habe Selbstmord begangen. Er sei ein Verräter an Staats- und Parteichef Ceausescu geworden. Wie ordnen Sie das an? Es ist höchstwahrscheinlich, dass Vasile Mila, der Verteidigungsminister, beschuldigt worden ist, die Fraternisierung zwischen Armee und Demonstranten nicht unterbunden zu haben und deshalb kurzerhand standrechtlich erschossen wurde. Denn es steht für Kenner außer Zweifel, dass dieser Selbstmord im Grunde genommen ein Mord war. Radio Bukarest hat am Mittag den Sturz Ceausescus gemeldet und hat hinzugefügt, der Sprecher, wir haben gewonnen, so hieß es in der Meldung. Heißt das, bedeutet das, dass auch bei Radio Bukarest sich die Machtverhältnisse geändert haben? Die Demonstranten haben das Gebäude des Rundfunks in Bukarest besetzt und somit den Vertretern der Front für die Rettung des Vaterlandes die Möglichkeit geschaffen, sich an die Bevölkerung zu richten. Und ihr Appell an Mäßigung und innerer Friede ist eben ausgestrahlt worden. Ich danke Ihnen, Herr Focke. Jubel und Erleichterung in Rumänien, Ceausescu gestürzt. Soeben erhalten wir einen Originalton. So ist die Stimmung im Augenblick in Bukarest. Die Bevölkerung singt die rumänische Nationalhymne. Und seine Frau sind vor etwa anderthalb Stunden in der Nähe von Bukarest, etwa 70 Kilometer nordöstlich von der Hauptstadt, festgenommen worden. Sie befinden sich im Gewahrsam des Militärs. Ihr weiteres Schicksal hängt von den Entwicklungen ab, könnte man sozusagen sagen. Und Ceausescus Sohn, Nicu Ceausescu, der ebenfalls eine hohe Funktion innehatte in der Staats- und Parteiführung, ist bereits im Laufe des Nachmittags in Noitseben festgenommen worden, als er versuchte, Geisel zu nehmen. Es zirkulierten den ganzen Tag auch Meldungen, wonach ein Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen sei, dass es weitere Demonstrationen gebe, Schüsse gehört worden seien. Wissen Sie dazu Näheres? Ja, dazu gibt es zwei Aspekte. Nummer eins, im Laufe des Nachmittags sind in der Stadt Panzer aufgefahren und haben Kurs auf das Rundfunkgebäude genommen, beziehungsweise besetzten die Umgebung der Parteizentrale. Es waren zunächst einmal Panzer der Volksarmee, die den Demonstranten gegenüber loyal waren. Sie bewegten sich auf die Anordnung des Oberkommandos. Zur gleichen Zeit setzten sich aber andere Panzerkolonnen in Bewegung, und zwar sind das Einheiten der Sicherheitskräfte, beziehungsweise solche Einheiten, die immer noch zu Ceausescu halten. Infolgedessen kam es im Laufe des Nachmittages zu einem Sendestopp beim Rundfunk und beim Fernsehen. Der Rundfunk hat die Bevölkerung aufgefordert, auf die Straßen zu gehen und auf diese Weise Zusammenstöße zu verhindern und für die Demokratie zu demonstrieren. Gegenwärtig scheint sich die Lage etwas zu stabilisieren in der Hauptstadt, aber in der Provinz herrscht immer noch Ungewissheit und Unsicherheit. In Hermannstadt haben sich zum Beispiel Armee und Sicherheitsstreitkräfte blutige Gefechte geliefert. Einerseits haben dann die Sicherheitskräfte wieder einmal die wehrlose Bevölkerung angegriffen. Die Armee hat dann die Demonstranten in Schutz genommen. Auch aus anderen Städten werden noch Zusammenstöße gemeldet. Die Frage, wer die Sicherheitskräfte kontrolliert und ob dann die neue Führung eine sichere Kontrolle über die Sicherheitskräfte gewinnen kann, davon hängt noch im Weiteren sehr viel ab. Herr Kissely, vielleicht zum Schluss noch ganz kurz auf die Rolle der Übergangsregierung. Komitee des der nationalen Rettung, wahlweise nationales Heils. Welchen Einfluss, glauben Sie, könnte dieses Komitee des nationalen Heils auf die Lage im Lande haben? Nun, das Komitee des nationalen Heils ist keine feste Organisation, sie ist eine Initiative, die sich von unten aufbaut und repräsentiert tatsächlich die Forderungen des Volkes und der Nationalitäten, die in diesem Falle nicht vom Volke extra getrennt werden können. Das heißt, in diesem Komitee sind auch die Vertreter der Nationalitäten, so der Deutschen und der Ungarischen, vertreten. Es hängt jetzt alles davon ab, wie weit sich diese Bewegung nun landesweit auch fest organisieren kann. Es gibt wertvolle Initiativen diesbezüglich. Die gehen von Studenten und von Arbeitern aus. Es wird daran gearbeitet, dass nach Möglichkeit bald ein demokratisches Netz, vor allem eine Kommunikation, ein Netz der Kommunikation sich aufspannt über das ganze Land. Das ist bis jetzt immer verhindert worden und der Mechanismus des Unterdrückungsapparates des Diktators war ja ständig imstande, die Kontakte zu unterbinden. Gabor Kissely war das, vielen Dank. Der Kopf der provisorischen Regierung in Bukarest ist der ehemalige Außenminister Corneliu Manescu. Speziell an das rumänische Militärgewand richtete er heute Nachmittag einen Appell, hier der Originalton. Wir haben keine Angst, wir haben niemanden zu fürchten. Kommt aus euren Häusern, kommt vor das Rathaus, friedlich und ruhig. Wir sind Menschen, wir sind Rumänen, wir sind Patrioten. Wir werden die Fehler der alten Regierung nicht fortsetzen. Wir müssen jetzt loyal sein. Wir brauchen den Dialog. Mehrere von uns arbeiten eine neue Regierung aus. Viele kennen mich nicht. Schießt nicht mehr, Hände weg von den Waffen. An das Innenministerium, an die Geheimpolizei.